Ich bin ein Hoppelhase und hoppel über Wiesen. Ich bin gegen Gräser allergisch, deshalb muss ich davon niesen. Als Hoppelhase ist das Leben gar nicht leicht. Der Fuchs rennt hinter mir her, ich habe es schwer. Der Fuchs rennt hinter mir her, ich habe es schwer und muss dabei niesen. Ich bin ein Hoppelhase, das Leben ist nicht leicht. Ich bin ein Hoppelhase, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Scheiß Fuchs, wegen mir können sie mir gestohlen bleiben. Wegen mir können sie mir gestohlen bleiben. Hau ab, scheiß Fuchs, hau ab. Hey, du kriegst mich nicht, hey, du kriegst mich nicht, niemals. Ich bin ein Hoppelhase und renne über Wiesen. Es gibt da irgendwelche Zweibeiner, die finden mich zum Schießen. Die zielen auf mich mit ihrer Flinte. Mit Kimme und Korn nehmen sie mich auf die Pinte. Oder wie das heißt, ich kann das Deutsch nicht richtig. Ich bin auch ein Hoppelhase und im Geist nicht vielschichtig. Ich schwätze halt so, wie es mir passt. Das ist auch der Grund, warum man mich so hasst. Das glaube ich fest. Das ist der Grund, warum der Jäger mich nicht in Ruhe lässt. Er will mich als Braten auf seinem Tisch haben. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Ich will keine Schaden für mich. Ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg. Der kriegt mich nicht. Ich renne weg, der kriegt mich nicht. Was kümmert mich der Jäger? Was kümmert mich der Fuchs? Die kriegen mich nicht. Was kümmert mich der Jäger? Was kümmert mich der Fuchs? Die kriegen mich nicht. Niemals, niemals, nein, nein. Ich bin ein Hoppelhase. Das Leben soll auch für mich ein schönes sein. Ich mag die Karotten und ich mag die Gräser. Auch wenn ich niesen muss davon. Ich lebe gern in meinem Bau und rammle gern mit meiner Frau. Ich habe hunderttausend Nachfahren, weil wir immer wieder so viele Kinderlein machen. Das Leben hat doch schöne Seiten und ist dabei zum Lachen und zum Schönfinden. Na klar, na klar, na klar. Wie sehr hasse ich den Fuchs und den Jäger, wie sehr hasse ich die. Mich lassen sie, ja, sie wissen, mich kriegen sie nie. Doch die Kinder von mir und meine Frau, genau, die nehmen sie genauso aus Korn. Und genau, die wollen sie auffressen und wollen auf ihrem Tisch meine Familie als Mittagessen. Das lass ich nicht zu, das lass ich nicht geschehen. Auch ein Hoppelhase muss einmal ein besseres Ende sehen. Hoppelhase im Dasein ist wunderbar. Hoppelhase im Dasein ist wunderbar. Wir brauchen keine Jäger und keine Füchse. Wir brauchen keine Jäger und keine Füchse.